Gnade des Volkes abgelehnt, niemals vor dieses Volk hinzutreten und billige Versprechungen zu geben. Ich weiß, dass wenn heute sich die Gräber öffnen dürfen, die geistige Vergangenheit, die einst für Deutschland Brücken und Kriegen und Starren, die würden es vorgeben und hinten dürfen heute so knapp sein. Thank you. Thank you.